Salatu wassalam ala Rasulillah. Heute werden wir mit Allah tabaraka ta'ala über die Shurut la ilaha illallah sprechen. Wir haben bis jetzt über al-Imanu billah geredet und das Gegenteil von Imanu billah wa huwa Kufr bittagut, oder besser gesagt, wir haben über die zwei Säulen von Shahada geredet, zwei Säulen von Shahada. Die Shahada ist aufgebaut auf zwei Säulen. Wer sie nicht verwirklicht, ist kein Muslim geworden, auch wenn er La ilaha illallah ausgesprochen hat. Okay? Halas, lass das, Shaban. Halas. Wem gehört das? La ilaha illallah, wer es ausspricht, ohne seine Erkan und ohne seine Shurut, dieses La ilaha illallah zählt nichts. Und dieser ist nicht Muslim geworden. Weil er ist Kafir, auch wenn er jeden Tag La ilaha illallah sagt. Auch wenn er tausendmal La ilaha illallah sagt, wenn er diese Erkane nicht verwirklicht und wenn er diese Shurut, die Voraussetzungen für La ilaha illallah nicht verwirklicht, so einer ist nicht Muslim geworden. Barakallahu fikum. Die Erkan von Shahada und La ilaha illallah, haben wir gesagt, sind zwei. Barakallahu fikum. Ja? La ilaha illallah. Stimmt's? Der erste Rücken, ja, ist der da. Und der zweite Rücken, das ist der da. Ja? Die erste Säule, Fundament, ja, sind solche Imad, Träger einer Sache. Barakallahu fikum. Der erste Rücken ist La ilaha. An-Nafi. Das Negieren von Gottheit oder göttlichen Eigenschaften oder das Negieren des Rechtes oder vom Recht angebetet zu werden. Allgemein, wenn du sagst La ilaha, La huwa La nafi lil jins, das La, was jede Art und Sorte von einem Ilah negiert und verneint. La nafi lil jins, merkt euch das, barakallahu fikum. Und illa min adawat al-istisna, eine Formel oder Wort, was man zu Ausnahme verwendet, barakallahu fikum. Illallah. Der erste Rücken, an-Nafi, und der zweite, al-Ithbat, Bestätigung, Negation oder Negieren und Bestätigen. Der erste Rücken heißt al-Kufru bit-Tagut und der zweite heißt al-Imanu billah. Und dafür haben wir genügend Beweise erwähnt aus Allahs Tabaraka wa Ta'ala Buch und haben aufgeschrieben, wo diese Ayat sich befinden, damit ihr das auswendig lernen könnt, damit ihr das lernen könnt, damit ihr das verwirklichen könnt. Weil derjenige, der so etwas nicht lernt, ist kein Muslim. Auch wenn er millionenmal La ilaha illallah sagt, auch wenn er ein Araber ist, auch wenn er von Quraysh ist, auch wenn er von der Familie des Propheten alaihi salatu wassalam ist, wenn er diese Sachen nicht verwirklicht, al-Nafi wal-Ithbat, al-Kufr bit-Tagut wal-Imanu billah, so einer ist Kafir, auch wenn er betet und fastet und Hajj macht und Dschihad macht, fi sabilillah und so weiter und so weiter. Seine Taten sind ungültig. So viel zu Erkan haben wir in unseren vorherigen Vorträgen erwähnt. Heute sprechen wir über die Shurut la ilaha illallah. Was ist ein Schart? Was ist Schart? Barakallahu fikum. Ja, wo ist Hamza? Aywa. Voraussetzung. Das Gebet hat seine Voraussetzungen. Gilt das Gebet ohne Shurut? Haben wir letztens erwähnt, die Shurut des Gebets, Shurut us-Salah. Was ist der erste Schart von Gebet? Al-Islam. Von einem Kafir wird das Gebet nicht akzeptiert. Zweiter Schart. Was? La. Reinheit. Ja, reife Alter ist Schart li wujub. Voraussetzung, damit das Gebet Pflicht ist. Ja? Dritter Schart. Vierter, fünfter, sechster, siebter. Voraussetzungen. Was ist ein Schart in der arabischen Sprache? Hast du es gelernt? Hast du? Ja? Ja, die Definition. Das ist der letzte Teil der Definition. Ja? Ma. La. Schart huwa. Ma yelzimuhu min ademihi adem, wala yelzimu li wujudihi wujud, wala adem, wala isa min mahiyati shay. Schart, die Definition von einem Schart in der arabischen Sprache ist, ma yelzimu min ademihi adem, wa la yelzimu min wujudihi wujud wa la adem. Wa leise min al amel nafsiha. Also Schart in der arabischen Sprache, die Definition ist, wie sagt man Adam? Adam, gar mawjud, Adam. Vorhanden. Nicht vorhanden. Ja? Seine Nichtvorhandenheit, Adam, führt automatisch dazu, dass auch die Tat nicht vorhanden ist. Okay? Aber seine Vorhandenheit führt nicht automatisch dazu, dass es die Tat gibt oder dass es sie nicht gibt. Das ist bei Ahl al-Usul, Ulema al-Usul, Usul al-Fiqh taban, ist Schart, also das ist die Definition von Schart. Zum Beispiel, einer der Schurut von Fasten, von Gebet, vom Salah, meine ich, ist Wudu. Stimmt's? Abdest. Das ist ein Schart, eine Voraussetzung. Und Abdest ist kein direkter Teil vom Gebet, oder? Sondern es passiert vorher. Wenn es Wudu nicht gibt, bedeutet das automatisch, es gibt auch kein Gebet. Wenn es aber Wudu gibt, bedeutet das automatisch, es gibt Gebet? Nein, es bedeutet nicht automatisch, es gibt Gebet und es bedeutet automatisch, es gibt es nicht. Weil wenn ich Wudu habe, bedeutet das automatisch, ich werde jetzt beten? Nein, ich kann beten oder nicht. Ja, das ist Definition von Schart. Aber das, was hier erzählt ist, Voraussetzung, Barakallahu fikum, das haben wir ja gleich am Anfang gesagt. Aber ich will euch jetzt nicht mit diesen Definitionen aus Usul jetzt foltern, sondern wir kommen inshallah ta'ala gleich zur Sache, Barakallahu fikum. Shurutu la ilaha illallah, oder? Voraussetzungen. Der Shahada. Wo hier? Al-Ilm. Wal-Yaqeen. Wal-Sidq. Wal إخلاص ها وال محبته ال محبة سكس إيش الانقياد. Okay, eigentlich gehören überall wie heißt das? Ein Elif und Lam am Anfang. Und wieso haben wir das auf Arabisch geschrieben, wo wir mit Deutsch begonnen haben? Alas. Al-Ilmu wal-Yaqinu wal-Sidku wal-Ikhlasu wal-Mahabbatu. Und überall kommt El. El, hier nicht, hier kommt S. L. L. Inqiyad. Well. Kabul. Kabul, Kabul. Diese Schurut sind Schurutu Siha. Schurutu Siha. Es gibt natürlich Schurutu. Shurutul Wujub, zum Beispiel, was wir vorhin erwähnt haben. Ja? Voraussetzungen, dass eine Sache wajib ist. Was ist zum Beispiel, haben wir gesagt, zum Beispiel nur als Beispiel, dass das Gebet wajib ist für einen Menschen, ist Schart zum Beispiel Al-Bulug, dass er volljährig ist, dass er 15 ist. Oder weniger als 15, aber dass er andere Anzeichen hat, dass er volljährig ist. Wie zum Beispiel im Batu Shar oder Insal, Insal, egal. Habt ihr das verstanden? Voraussetzung, dass es wajib ist. Okay? Dann gibt es Voraussetzungen, Shurutu atamami shay. Voraussetzungen, dass etwas komplett ist. Okay? Man hat es, aber es ist nicht komplett. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Aber in diesem Falle, Shurutu, Voraussetzungen der Shahada, das sind Shurutu es-siha. Voraussetzungen für die Gültigkeit, Barakallahu fikum. Wenn jetzt jemand kommt und La ilaha illallah sagt, ohne Al-Ilm, also da übersetzen wir inshallah gleich in einer anderen Farbe, okay? Ja, wir haben jetzt neue Filzstifte, mashallah. Al-Ilm, huwa, Wissen, das Wissen. Al-Yaqin ist die Überzeugung. Gewissheit oder Überzeugung, okay? Ja, oder Überzeugung. Sidq. Was jetzt? Schau, wenn wir Wahrhaftigkeit, wir müssen auf jeden Fall einen Unterschied machen zwischen Sidq und Ikhlas. In der arabischen Sprache ist der Unterschied zwischen Sidq und Ikhlas offensichtlich. In der deutschen Sprache ist der Unterschied zwischen Sidq und Ikhlas nicht so leicht offensichtlich, weil die deutsche Sprache mit der arabischen Sprache schwach ist. Kannst nicht ganz. Wir kommen dazu. Aber wir brauchen, inshallah, eine richtige Übersetzung. Was nehmen wir? Ehrlichkeit. Es-Sidq, huwa, es-Sidq, okay. Sidq in diesem Sinne ist das Gegenteil von Kadhib. Und Kadhib bedeutet Lüge, dass du etwas behauptest, was du nicht meinst. Wahrhaftigkeit. Barakallahu fikum. Weil wir müssen auf jeden Fall auch Barakallahu fikum immer das Gegenteil von diesen Sachen erwähnen. Warum? Weil, wie die Araber sagen, fididdi yudhiru husnahu did. In der gegensätzlichen Sache sieht man die Schönheit einer Sache. Ja? In was sieht man die Schönheit des Islams? La. In dem Kufr, Barakallahu fikum. Wenn du dir den Kufr anguckst, siehst du, sagst Alhamdulillah, alladhi hadana li hadha, wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ja? Gelobt sei Allah, der uns dazu gerecht geleitet hat, denn hätte Allah uns nicht recht geleitet, wären wir niemals diesen Weg gegangen. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Oder zum Beispiel, kann ich noch jemand ein anderes Beispiel nennen? Ja. Wie kannst du den Tauhid richtig verstehen? Nur wenn du den Schirk kennst, Barakallahu fikum. Deswegen sagt Omar, radiallahu anhu, der Islam wird Stück für Stück zerbröseln, auseinander zerfallen, wenn in Islam Leute kommen, die Jahiliyyah nicht kennen. Sie kennen den Kufr nicht. Sie kennen nicht die Jahiliyyah, die Zeit, vor dem Islam gewesen ist. Und die meisten von uns haben in der Jahiliyyah gelebt. Das ist eine Sache, die kein Geheimnis ist. Und Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ala Hidayatihi, Tabaraka wa Ta'ala. Es werden Leute kommen in den Islam, er kennt Kufr und Jahl und Jahiliyyah nicht und Schirk und kennt er nicht. Was passiert mit ihm? Er wird reingeraten. Aber jemand, der den Kufr sehr gut kennt, deswegen sagt Huzaifa radiallahu anhu, die Sahaba, die Gefährten des Propheten alaihi salatu wasalam, haben ihn über die schönen Taten, über die schönen Sachen gefragt, um sie zu tun. Was ist das Gute, ja Rasulullah? Was ist das Bessere? Welche Tat ist die Beste? Ständig kommen die Sahaba. Unzählige Hadithe gibt es, wo die Sahaba den Propheten sallallahu alaihi wasallam befragen, ja Rasulullah, sag mir eine Dua, die ich machen soll. Ja Rasulullah, sag mir eine Tat, die ich machen soll. Sag mir, wie soll ich fasten, wie ist das Beste, und so weiter und so weiter. Huzaifa radiallahu anhu sagt, ich habe ihn über die schlechten Sachen gefragt. Aus Angst, dass ich nicht in diese bösen Sachen halt reingerate. La haula wa la quwwata illa billah. Bei uns, jemand, er wird in einem, sagen wir mal, mit Anführungszeichen muslimischen Haus wird er geboren. Und er glaubt, halas, das Paradies ist ihm garantiert. Auch wenn er Taten des Kufres begeht, er merkt es überhaupt nicht. Er merkt nicht, dass er Kafir ist. Er merkt nicht, dass er Kafir ist. Und das ist eine sehr, sehr schlimme Stufe des Jahls, der Unwissenheit. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Weil, und wir kommen inshallah ta'ala zu dieser Mes'ala, wenn wir über Ilm sprechen. Und das Gegenteil vom Ilm ist Al-Jahl, Unwissenheit. Als eine große Hürde des, für den Islam. Es gibt Sachen im Islam, dann ist man natürlich entschuldigt, wenn man die Sachen nicht kennt. Allgemein oder detailliert, man kennt sie nicht. Und es gibt natürlich Sachen, man ist nicht entschuldigt mit seinem Unwissen. Weil könnt ihr euch wirklich, la hawla wa la quwwata illa billah, könnte man sagen, die Juden und Christen und Buddhisten und Hinduisten und die verschiedensten Sorten von Säkularisten und Atheisten und andere Mushrikin und Kuffar, gibt es Meinungsverschiedenheit bei zwei Menschen mit gesundem Verstand, dass diese Leute Jahile sind? Absolut nicht. Alle sind einig, dass diese Leute Juhal sind. Sie haben absolut keine Ahnung von Gott, Tabaraka wa ta'ala. Sind sie entschuldigt mit ihrer Unwissenheit? Nein, Wallahi, die sind nicht entschuldigt mit ihrer Unwissenheit. Und Jahannam wartet schon auf sie. Aywa. Wir müssen die arabischen Begriffe lernen, wir haben keine andere Wahl. Inshallah ta'ala. Die arabischen Begriffe müssen gelernt werden, wir haben keine andere Wahl. Aslan, unsere Sprache ist die arabische Sprache, Barakallahu fikum, auch wenn wir keine Araber sind. Alle muslimischen Völker mussten Arabisch schreiben und mussten Arabisch lernen und mussten Arabisch sprechen. Und der Koran ist auf Arabisch und Fiqh ist auch auf Arabisch und die Sunna des Propheten alayhi salatu wasalam ist auf Arabisch. Und Sheikhul Islam ibn Taymiyyah sagt, ما لا يتم واجب إلا به فهو واجب. Deswegen ist تعليم لغة العربية واجبة. Auf jeden Fall, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Sache erleichtern. Aywa, das Gegenteil von Yaqin ist was? Shak, Raib, Zweifel. Das Gegenteil von Sidq in diesem Sinne ist Kathib, Lüge. Al-Ikhlas. Das Gegenteil von Ikhlas ist Shirk. Was bedeutet Ikhlas in diesem Sinne? Aufrichtigkeit oder Reinheit? Okay? Reinheit der Shahada. Reinheit der Absicht. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Wieso tust du eine Sache? Khalisan. Li wajhi Allahi al-Karim. Tabaraka wa ta'ala. Was bedeutet Khalis? Etwas pur, pures. Zum Beispiel, wenn in der arabischen Sprache, erwähnt man immer wieder dieses, das Beispiel, Lebanon Khalis. Ja, pure, reine Milch. Okay? Weil die Tujjar, also die Händler, haben die Milch mit Wasser vermischt. Zum Beispiel, du hast jetzt 10 Liter Milch, gibst du noch 3 Liter Wasser dazu oder 2, je nachdem. Ja, dann hast du noch, ja. 12 Liter. Ewa, Barakallahu fik, na. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Lebanon Khalis, pure Milch. Khalis, von dem kommt Ikhlas, etwas pur, rein. Nicht vermischt mit etwas anderem. Wieso hast du La ilaha illallah gesprochen? Wieso haben die Munafikin La ilaha illallah gesagt? In Mekka. In Mekka gab es keine Munafikin. In Medina. Ja. In Mekka gab es keine Munafikin. Die Leute haben Islam aus Überzeugung und Ehrlichkeit. Aus Ikhlas haben sie Islam angenommen und die Shahada bezeugt. Ja. Die haben Zeugenstand abgelegt, dass es wirklich keinen Gott gibt außer Allah und dass alle Götter Batil sind und dass alle, die andere Götter anbeten, außer Allah subhanahu wa ta'ala, Kuffar sind und dass sie sich distanzieren und reinigen von diesen Kuffar und von diesen Schirk. Ja. Aber in Medina kommen zum ersten Mal kommt eine neue Sorte von Menschen. Ja. Zwischen Muslimen und zwischen Kuffar kommt eine Sorte, eine Kategorie, die nennen sich Al-Munafikun. Die nennen sich nicht Munafikun, aber wir nennen sie Munafikun und Allah nennt sie Munafikun. Ja. Al-Munafikun, die Heuchler. Sie haben La ilaha illallah ausgesprochen aus Ikhlas? Nein. Sie haben nicht reine Absicht, nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Sie wollten damit Allah subhanahu wa ta'ala Zufriedenheit erlangen. Haben La ilaha illallah ausgesprochen? Haben sie nicht, nein. Sondern sie haben geguckt, wer wird gewinnen. Wen hatten wir in Medina? In Medina hatten wir Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam und die Juden. In Medina waren die hatten die Juden die Oberhand. Al Beni Kainuqa und Beni Kureza und Beni Nadir. Ja? Die einen hatten die Finanzen in ihren Händen. Okay, das Gold und das Geld. Und die anderen hatten das Essen in ihrer Hand. Wie nennt man das in unserer Zeit? Also diese Lebensmittelindustrie. Lala, Lebensmittelindustrie. Wirtschaft ist alles allgemein. Okay? Wenn wir sagen, die hatten die Wirtschaft in der Hand, das stimmt. Aber dann gibt es in der Wirtschaft verschiedene... Die waren die einen, der eine Stamm war zuständig für was? Beni Nadir, für die Versorgung, für das Essen, für die Datteln. Sie hatten die Datteln in ihren Händen. Und Datteln sind wie in unserer Zeit, keine Ahnung, also die wichtigsten, also Nahrungsmittel, die Grundnahrungsmittel sozusagen. Und die Dritten hatten was? Die Tijara in ihren Händen, den Handel. Ja? Die Wirtschaft war in den Händen von Juden in Medina. Ja? Alles? Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam, sie kannten ja Rasulullah aus ihren Büchern. Ja. Hat eine große Gruppe von Aus und Hazraj, arabische zwei Stämme, eine große Gruppe hat Islam angenommen. Okay? Eine kleine Gruppe, hat den Islam nicht angenommen, sie haben zugeguckt. Aber sie waren ehrlich. Wir nehmen den Islam nicht an. Wir schauen, was passiert. Ja? Und dann gab es noch eine Gruppe, das waren die Heuchler. Sie haben nur äußerlich Islam angenommen, aber gleichzeitig waren sie hinter den Kulissen auch mit den Juden zusammen. Ja? Die Munafikun. Wer war ihr Anführer? Ah. Wie ist sein Name, ja. Abdullah ibn? Ubay ibn Salul, barakallahu fikum. Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Er war der Anführer. Er hätte der Herrscher von Medina werden sollen, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam und hat ihn die Tour vermasselt. Ja. Auf jeden Fall, die Juden, sie kannten den Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, kema ya'rifuna abna'ahum. Sie kennen ihn so gut, so wie sie ihre eigenen Söhne kennen. Ja? Fragst du jetzt einen von den Bewohnern von Medina, wer ist dein Sohn? Ja? Zum Beispiel Merhab al-Yahudi. Kennst du Merhab al-Yahudi? War einer der Prinzen von Beni Nadir. Er hat Ali radiallahu anhu ausgefordert und hat seine berühmten Gedichte gesprochen. Ich bin Merhab, wenn ich beginne mit meinem Schwert zu fuchteln, was weiß ich. Ali radiallahu anhu ist gekommen und hat ihn gespalten. Aywa, wie man Atome spaltet. Alas, radiallahu anhu. Ja? Kennst du Merhab? Er sagt, sicher, ist ja mein Sohn. Genauso wie gut er seinen Sohn Merhab kannte, kannte er auch den Propheten alaihi salatu wasalam. Aslan, die Frage stellt sich, wir reden jetzt über Sira. Ha? Und das ist nicht unser Thema. Kommen wir wieder zurück zum Thema. Barakallahu fikum. Ich wollte die Frage stellen, was machen Juden auf der arabischen Halbinsel? Ha? Gerade weil sie den Propheten kannten, haben sie Scham verlassen, haben sie Jerusalem verlassen, haben sie Scham verlassen, haben sie Irak verlassen, haben sie diese ganzen Länder verlassen und sind gekommen in den Tal der Palmen, um auf diesen Propheten zu warten. Die hatten ganz genau beschrieben, wie sagt man das, eine Rechtsanleitung, Aywa, barakallahu fikum, ein Prophet kommt, ihr müsst ihn unterstützen. Halas. Dann kamen sie, er war nicht von den Juden, sondern von den Arabern. Er war nicht von Ishaq, alaihi salam, von seinen, wie sagt man das, Nachkommen, sondern er war von Ismail. Und da brach das Problem aus. Wegen Nationalismus haben sie Islam nicht angenommen. Allahu Akbar. Ja? Und das Gleiche geschieht auch in unserer Zeit. Wegen Nationalismus nehmen viele Leute Islam nicht an. Und ich sage Islam im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Zum Beispiel, dürfen wir das sagen? Arabische Kuffar und türkische Kuffar und albanische Kuffar und tschetschenische Kuffar und pakistanische und andere Sorten von Kuffar, wollen sie den Tauhid nicht nehmen? Ja? Weil sie an ihrem traditionellen Kuffer festhängen, den sie selbst Islam nennen. Aber in Wirklichkeit ist er kein Islam, sondern es ist Kuffer. Ja? Kuffer und Billah. Wa imanu bittagut. Allahu musta'an. Ja? Und es braucht Zeit, dass man den Leuten das erklärt. Wer aber annimmt, ist einzig und alleine Allah subhanahu wa ta'ala Angelegenheit. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Innaka la tahdi man ahbabt. Du kannst nicht rechtleiten denjenigen, den du magst. Walakin Allah yahdi man yasha. Wieso gehen diese ganzen großen Massen nicht den Weg des Propheten alayhi salatu wassalam, den Weg des Islams, den Weg des Tauhids, sondern sie gehen den Weg des Kufrs und des Schirks und der Bid'ah? Warum? Sie wollen gar nicht den geraden Weg gehen. Ja? Und sie haben nie Allah subhanahu wa ta'ala darum gebeten, dass sie den geraden Weg gehen. Ja? Kannst du dir vorstellen, dass du den allmächtigen Gott, den guten, der Baraka wa ta'ala, ja? Al-Wadud, den liebevollen, der Baraka wa ta'ala, den gnädigen, aller Barmat, der Baraka wa ta'ala, den großzügigen, dass du ihn darum bittest, dass er dich rechtleitet und er weist dich zurück und lässt dich im Kufr leben und lässt dich im Kufr sterben und am Ende wartet auf Jahannam. Denn das ist unmöglich. Und derjenige, der so etwas glaubt, hat wallahi eine sehr hässliche Meinung über Allah. Aber derjenige, der ehrlich die Rechtleitung bittet, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn rechtleiten. Und dann kommen wir wieder zurück zu der Frage Arabisch, nicht Arabisch. Was hat der Kafir Atatürk gemacht? Wie hat er das türkische Volk kaputt gemacht? Wie hat er sie zerstört? Er hat Arabisch verboten. Die Leute waren von heute auf morgen Analphabeten. Sie konnten diese, das war Asne, das sind nicht ihre Buchstaben, subhanallah, die Atatürk eingeführt hat. Das sind nicht unsere Buchstaben. Unsere Buchstaben sind Alif, Ba, Ta, Sa, Jim und so weiter und so weiter. Und nicht Sa, sondern Ayo. Al-Ikhlas sagen wir dann, was? Aufrichtigkeit oder Reinheit? Na? Aufrichtigkeit oder Rechtigkeit? Oder Reinheit. Damit, wir haben begonnen, über die Munafikin zu reden. Die Munafikin haben also nicht ehrlich, aufrichtig, mit der reinen Absicht La ilaha illallah ausgesprochen, sondern sie haben La ilaha illallah ausgesprochen nach dem Kampf von Bedr. Als der Prophet s.a.w. die Mushrikin im Bedr, die Mushrikin aus Mekka kaputt gemacht hat, haben sie gesehen, oh, das Spiel ist jetzt vorbei. Am Anfang, jeder konnte Islam annehmen oder nicht, wie auch immer. Aber dann haben die Munafikin, die Heuchler, gesagt, ja, jetzt müssen wir schon wir müssen uns auf eine Seite stellen. Okay? Wir müssen uns anpassen. Wir müssen, halas, wir nehmen Islam an. Mohammed, a.s.w., ist stark geworden, hat die Mushrikin fertig gemacht. Er hat sich sogar attackiert, als Erster, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Kutiba alaykum al-qitalu wa huwa kurhun lakum. Der Kampf wird euch vorgeschrieben, obwohl er euch zuwider ist. Ja? Wer hat das gesagt? Ja? Wer hat gesagt, Kutiba alaykum al-qital? Wer hat das gesagt? Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, Kutiba alaykum al-qital. Ja. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala über Ramadan, der uns, inshallah ta'ala, vor der Tür steht? Kutiba alaikum usiyam. Das Fasten wird euch vorgeschrieben. Allah verpflichtet dich zu fasten. Der gleiche, der Baraka wa ta'ala, allmächtige Gott, der gesagt hat, Kutiba alaikum usiyam, hat auch gesagt, Kutiba alaikum ul-qital. Der Kampf wird euch vorgeschrieben. Al-Muhim, die Munafikin haben den Islam angenommen. Sie haben gesagt, okay, Muhammad ist jetzt Schah geworden. Es ist nicht mehr bei dieser Sache, Da'wah, Vorträge, Mashallah, Tabaraka, nein. Sondern seine Gefährten, Abu Bakr und Omar und Osman und Ali und Sa'd, haben begonnen schon Waffen zu tragen. Und der Prophet s.a.w. selbst und investiert ständig in diese Sache. Kauft diese Rüstung und Helme und kauft Bogen, alayhi salatu wassalam, und Schwert. Und versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Eine neue Etappe beginnt. Die Munafikin sind jetzt in einer Zwickmühle. Nehmen wir den Islam an? Wir haben gesagt, Allah, wir nehmen Islam an. Aber unsere Beziehungen pflegen wir noch immer mit den Juden. Ja? Falls der Mann aus Mekka, Mohammed, falls er verliert, wenn daraus nichts wird aus seiner politischen Revolution, werden wir uns wieder mit unseren Nachbarn versöhnen und sagen, ihr wisst ja, wir waren ja die ganze Zeit mit euch. Ja? Aber da war ein politisches Spiel, aber wir hatten, von Anfang an haben wir gewusst, daraus wird nichts. Ja? Genau, zum Beispiel jetzt in Ägypten. Ja? Diese sogenannten Salafis. Ja? Aber das sind keine Salafis, das sind Murjia. Diese ägyptischen Salafis, Murjia, Munafikun. Die haben sich am Anfang gleich mit Mursi gestellt, auf seine Seite. Ja, Mashallah, lange Bart. Mashallah, mit ihm. Allahu Akbar, Scharia, Islam. Yalla. Ja? Jetzt, wo Mursi gestürzt worden ist, ja, haben sie sich sofort auf die Seite der Säkularisten gestellt. Und der Seiten der Kopten. Und beginnen mit ihnen einen gesunden Dialog. Und Allahu Akbar. Und der saudische König begrüßt noch den Sturz von Mursi. Ja? Ich verteidige nicht Mursi. Mursi hat am Anfang viele Fehler gemacht. Und das ist die Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala, die jetzt an seiner Haut spürt. Aber das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Sondern ich rede von diesen sogenannten Salafis. Sie befolgen den Manhaj, den geraden Weg, den Koran und Sunna. Und, ja? Die können mit jedem. Mit jedem. Egal, wer morgen kommt. Von Mars kommen, Mars-Männchen. Sie kommen und sagen, ja, machen wir Da'wah mit euch, Mashallah. Es wird alles. Subhanallah, Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aywa. Wo sind wir stehen geblieben? Al-Mahabba. Also die Munafikin, Bismillah. Damals haben den Islam angenommen, was? Ja, unehrlich, das war nicht echt. Sie haben nur Worte gesagt, ja, die sie nicht richtig mit Herzen meinen. Ja, das war nicht für Allah subhanahu wa ta'ala. Das war aus Angst oder aus weltlichen Gütern. Zum Beispiel in einem islamischen Staat. Okay? Nehmen wir an, auf einem Kampffeld. Okay? Du kämpfst jetzt mit einem Kafir. Und der Kafir kommt, wirft seine Waffe und sagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ha? Dieser Mann hat was? Hat seinen Schutz. Er hat jetzt seinen, wie nennt man das? Also, Schutzschild. Nicht Schutzschild, sondern er hat einen gar keine er hat Schutz. Ha? Immunität, barakallahu fikum, halas. Ha? Dann sagen wir, okay, halas. Er darf nicht mehr. Ihm darf kein Schaden zugefügt werden. Sagen, halas, yalla. Ja? Dann wird er weggeführt und dann wird mit ihm geredet, dann wird gucken, was da los ist. Ja? Einer der Kuffar, einer der Muschrikin, in einer Schlacht, ja, kam auf Usama bin Zaid, radiallahu anhu. Usama bin Zaid, aufgewachsen im Haus des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Ja? Ein junger, schwarzer Mann. Ja? Er war schwarz, obwohl sein Vater weiß war, subhanallah. Al-Muhim, Usama bin Zaid hat einen Kafir auf den Boden geworfen im Kampf. Ja? Und der Kafir hat gesagt, Ashhadu an la ilaha illallah. Und Usama hat ihn trotzdem getötet. Ja? Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat sich derartig aufgeregt. Hat gesagt, du, er hat la ilaha illallah gesagt und du hast ihn trotzdem getötet. Ja? Der Prophet ist weggegangen und während er weggeht, hat er das immer wieder wiederholt. Er sagt, la ilaha illallah und du tötest ihn. Ja, Rasulullah hat das nur gesagt, weil er wollte seine Haut retten. Er sagt, subhanallah, hat uns Allah geschickt, dass wir die Brust von den Menschen rausholen und reingucken, was da drinnen ist. Ob er Wahrheit gesagt hat oder nicht. Ja? Natürlich, die Worte des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, waren was? Ah, richtig. Und der Ijtihad von Usama bin Zaid war falsch in diesem Sinne. Warum? Weil der unten war ein Araber und er wusste, was er redet. Okay? Dass wir jetzt nicht vom Thema abweichen, inshallah ta'ala. Das werden wir inshallah ta'ala einmal detailliert erwähnen. Aywa. La ilaha illallah haben sie ausgesprochen wegen weltlichen Nützen oder um sich zu retten. Versteht ihr das, barakallahu fikum? Wie zum Beispiel dieser Muschrik. Er hat das ausgesprochen und Usama bin Zaid sagt, er hat das nicht aufrichtig gesagt, er hat das nur gesagt, nur um sich zu retten. Ja. Heute, wenn jemand so etwas sagt, sagt La ilaha illallah Muhammad, und nur um sich zu retten, ja, er ist dadurch nicht Muslim geworden. Das, was er sagt, die Äußerlichkeit, zählt für uns in Ahkam, in Fiqh. Okay? Er hat den gleichen Hukum. Äußerlich schon, ja. Äußerlich schon. Wenn jemand kommt zum Auf dem Kriegsfeld. Barakallahu fikum. Natürlich, wenn man gegen wen kämpft? Gegen Kuffar Asliun, aber nicht gegen Murtadin. Der Kampf gegen Murtadin, da nützt ihm nicht La ilaha illallah. Wer? Schiiten zählen als Kuffar Asliun. Weil Schirk ist ein Asl ihres, was? Ihre Akida. Zum Beispiel als Murtadun haben gezählt die Leute von Musaylimah Kazzab, die Abu Bakr radiallahu anhu bekämpft hat. Okay? Diese Leute haben die ganze Zeit gesagt, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, die ganze Zeit. Und du erwischst ihn auf dem Kampffeld und sagst, La ilaha illallah, das zählt nicht. Du sagst, Musaylimah Rasulullah. Er wird trotzdem getötet. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Es gibt viele Türen, auf die man aus dem Islam austretet. Viele. Zum Beispiel eine Tür ist das Gebet. Er ist wegen dem Gebet aus dem Islam rausgetreten. Der eine ist zum Beispiel wegen Shahada. Der eine ist ausgetreten wegen was? Wegen Red, Ablehnung bestimmter Sachen. Ja. Der eine ist ausgetreten aus dem Islam wegen? Ja? Irgendwas anderes. Die Tür, aus der du ausgetreten bist, auf die wirst du wieder zurückkommen müssen. Ja? Deswegen kommen die Leute und sagen, Saddam Hussein ist gestorben als Shahid. Bevor man ihn gehängt hat, hat er La ilaha illallah gesprochen. Ausgesprochen. Saddam Hussein hat sein ganzes Leben La ilaha illallah gesagt. Ja? Die Aussage La ilaha illallah, die gab es immer bei ihm. Und wir haben nicht von ihm verlangt, sag La ilaha illallah. Dann bist du wieder Muslim. Ja? Sondern التبرؤ من الكفر والشرك والحكم بغير ما انزل الله ومحاربه دين الله وعباده. Das ist das, von was er Tauba hätte machen sollen, was er nicht getan hat. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Ja? Er hat nicht gesagt, ja, ich habe früher mit Ba'athat regiert, also mit Sozialismus, mit Kommunismus habe ich regiert. Okay? Er hat nie gesagt, das war falsch, das war Kufr. Kommunismus ist da gut. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَكَدْ بَأَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ التَّاغُوتِ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَكَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Das hat er nicht gesagt. Ja? Und er hat nicht Tauba gemacht, von dem, dass er Islam bekämpft hat und Scharia bekämpft hat und Muslime getötet hat. Nicht einfach so, weil ihm, sondern wegen Islam und wegen Koran und Sunna hat er sie getötet. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Er war ein Kommunist. Damit er Muslim ist, muss er sich von dem, was er vorher gemacht hat, muss er Tauba machen. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Weil er La ilaha illallah ausgesprochen hat, die so, hat La ilaha illallah gesagt, er ist als Muslim gestorben. Nein. Wir haben nie gesehen, dass er Tauba gemacht hat von den Taten, die er vorher gemacht hat. Aber könnte sein, dass er schon die Tauba könnte sein. Und inshallah, dass es so ist. Aber weil vor dem Sterben, also Kafir, wird nicht sagen, das gilt bei einem das gilt, barakallahu fikum, bei einem plötzlichen Tod. Okay? Man weiß nicht, wann der Tod kommt. Okay? Aber wenn man dir die Schlinge um den Hals zieht und du wartest jeden Moment, dass die Show beginnt, hast du genug Zeit zu sagen, La ilaha illallah. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Oder sie wollen dich hinrichten, wie zum Beispiel wen? Der Sahaba? Khubayb ibn Adi. Ja? Khubayb ibn Adi, die haben gesagt, Allah, wir werden dich jetzt töten. Er hat gesagt, okay, ich will Abdes noch machen, wo du, und ich bete 2 Rekka. Ja? Dann sagt er, hätte ich. Ja? Dann hat er zu den Kuffar gesprochen. Später haben viele von denen, die ihn getötet haben, haben Islam angenommen. Okay? Ja? Khubayb ibn Adi sagt, hätte ich keine Angst, dass ihr sagt, schau, was für Feiglinge diese Freunde des Propheten Muhammad s.a.w. sind, ja? Hätte ich Wallahi mein Gebet verlängert. Ja? Aber ich wollte nicht, dass ihr sagt, schau, er verlängert das Gebet, um seinen Tod zu verzögern. Ja? Deswegen hat er 2 normale Rekat gebetet. Er hat gesagt, ja Allah, Bismillah. Ja. Und die Ulema sagen, das ist was? Das ist Sunnatu Shuhada. Das ist Sunna von einem Shahid. Sollte jemals irgendwann einmal ein Hukum kommen, Todesurteil in deinem Fall, dass du bekommst die Todesspritze oder du wirst gehängt oder du wirst erschossen oder du wirst auf irgendeine andere Art und Weise. Ja? Sunna ist, dass du zwei Rekka betest und vergiss das nicht, inshallah. Ja? wo sind wir stehen geblieben? Kommen wir wieder, inshallah, zu Mahabba. Diese Sachen werden wir dann noch ein bisschen detaillierter erklären, inshallah. Al-Mahabba bedeutet was? Liebe. Liebe. Ja? Wieso haben wir so viel über Ikhlas geredet, Allahu Akbar? Ja? Und diese ganzen Sachen haben wir nicht, nichts von ihnen gesagt, obwohl Ilm das Wichtigste ist. Ja? Khair, inshallah. Al-Inqiyad. Was ist Al-Inqiyad? Wal-Inqiyadu lehu bita'a. Das sehen wir in der Definition des Islams. Definition vom Islam. La, die Definition von Islam. Was ist Islam? Jemand fragt dich und sagt, was ist Islam? Kannst du mir das definieren irgendwie? Weil jede Religion hat seine Definition im Sinne, dass du sie in kleinen Worten sofort erklärst. Die wichtigsten Fundamente und das Wichtigste. Was ist Islam? Jemand fragt dich, was ist Islam? Wir dürfen nicht Schweinefleisch essen. Allahu Akbar, ich talaf al-Ulama. Islam hat eine Definition und die muss jeder Muslim kennen. Okay? Al-Islam huwa istislamu lillahi bit-tawhid. Wa al-inqiyadu lahu bit-ta'a wa bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Das ist die Definition von Islam. Und ich wundere mich, dass das nicht so gleich ohne Hemmungen, ohne Verzögerungen, sofort. Al-Islam bedeutet istislamu lillahi bit-tawhid. Ja, die vollkommene Ergebenheit zu Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, mit dem Tawhid oder durch den Tawhid. Okay? Dass du dich Allah ergibst durch den Tawhid. Und Tawhid haben wir am Anfang erwähnt. Was bedeutet Al-Imanu Billah? Oder wenn jemand sagt, ich glaube an Allah. Was bedeutet das, ich glaube an Allah? Ja, dann haben wir vier Sachen erwähnt. Derjenige, der sagt, ich glaube an Allah, das beinhaltet vier Sachen. Wenn einer dieser Sachen fehlt, so einer ist Kafir, der glaubt nicht an Allah. Er lügt nur in seiner Behauptung. Okay? Inna waqafna? Al-Istislamu lillahi bitawhid. Die komplette Ergebenheit, vollkommene Ergebenheit Allah subhanahu wa ta'ala durch den Tawhid oder mit dem Tawhid. Wal-Inqiyadu lehu bita'a. Und was? Al-Inqiyad bedeutet was? Das gehorsame Befolgen. وَإِنْقِيَادُ لَهُ بِتَاعَ und das gehorsame Befolgen seiner Befehle, subhanahu wa ta'ala, zweite Sache. Und dritte Sache, وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ und die Lossagung vom Schirk und von den Muschrikin. Das ist die Definition von Islam. Ja? Sollte eine dieser Sachen fehlen, hat man den Islam leider nicht. Deswegen lernst du diese Sachen präzise, barakallahu fikum. Aywa. Al-Inqiyad bedeutet das Befolgen. Ha? Befolgen. Stimmt's? Al-Kabul, die? Ha? Wie schreibt man das mit X? Al-Kabul. Nicht Kabul. Ha? Dass jemand sagt, Al-Kabul. Ha? Nicht Kabul. Sondern Al-Kabul. Was ist Kabul? Na, nicht Kabul, aber Kabul. Ja, barakallahu fikum. Wallahi, ja, Kabul. Schauki ilayki yatul. Taib, inshallah, das haben wir aufgeschrieben. Jetzt, inshallah, so viel Zeit uns noch geblieben ist, erwähnen wir noch ein paar Sachen, inshallah, diesbezüglich. Diese Schurut müssen passieren, wenn jemand La ilaha illallah ausspricht. Wenn sie das nicht tun, ist dieses La ilaha illallah ungültig. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über den ersten Schart, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ja? Wisse, dass es keinen Gott gibt oder keine Gottheit oder wisse, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt außer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah befiehlt ihr Wisse. Okay? Al-Ilm. Was bedeutet Ilm als Schart? Al-Ilm über das, was wir letztens erwähnt haben. Al-Ilmu über die Erkan. Das bedeutet Ilm. Ja? Ilmu über... Allah muss dann, ich muss wieder aufstehen. Bismillah. Ihr Spionagegerät geht mir wirklich auf die Nerven. Schau. Al-Ilmu, also Wissen. Als Voraussetzung Wissen über die wahre Bedeutung von La ilaha illallah. Und wir haben gesagt, was La ilaha illallah bedeutet. La ilaha illallah bedeutet La ma'abude bihaqqin illallah. Ja? Alle anderen Übersetzungen, La khalika illallah, La muhtariya illallah, La hakimiyata illa lillah, sind nicht korrekt. Sind mangelhaft. Ja? Und nicht präzise. Aber wenn du sagst, La ilaha al-ilah huwa ma'bud. Was ist ma'bud? Von A, B, D. Ibadah, der Anbetungswürdige, der, den man anbetet. Es gibt niemanden solchen, so einer Art, der angebetet wird, dem man Ibadah widmet, auf den man sich verlässt, den man ruft, den man, was? Alle Arten von Ibadah anbetet, Dua macht, für den man zum Beispiel Tiere opfert und so weiter und so weiter. Niemanden, es gibt sowas nicht. La, hast du gesagt. Ja? Du verleugnest alle diese Tawarit, diese falschen Gottheiten, die die Menschen anbeten, ja, außer Allah. Alles falsch, wenn jemand auf Grab schlachtet oder den Toten im Grab ruft und sagt, oh Sheikh, ich habe ein Problem. Oder jemand geht zum Propheten höchstpersönlich und sagt, ja, Rasulallah, ich habe ein... Ja, so etwas gibt es nicht. Niemand hat diese Eigenschaften Gottes. Deine Bittgebete zu erhören. Illallah. Außer Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Shahada hat zwei Erkan. Al-Kufru bittagut wa al-Imanu billah. Dieses Ilm als Voraussetzung für die Shahada, für die Aufrichtigkeit, dass die Shahada überhaupt gültig ist. Dieser Ilm ist erste Voraussetzung. Derjenige, ohne Meinungsverschiedenheit. Und das hatten wir damals früher, als wir unsere Vorträge gehabt haben. Fatawa Aimat in Najdiyah. Alle islamischen Gelehrten sind sich einig, dass derjenige, der La ilaha illallah ausspricht, aber nicht ihre Bedeutung weiß und versteht und nach La ilaha illallah nicht handelt, alle islamischen Gelehrten sind sich einig, dass so einer kein Muslim geworden ist und dass diese La ilaha illallah in seinem Fall ungültig sind. Ja? Wenn jemand La ilaha illallah sagt, millionenmal, er versteht nicht, was er sagt und er weiß nicht die Bedeutung von La ilaha illallah, أنه لا معبود بحق إلا الله ها also er weiß nicht was Kufr bitagut ist und er weiß nicht was Iman billah ist, so einem ist ein La ilaha illallah ungültig. Er hat den Ilm nicht, er weiß nicht was er sagt, ja? Er weiß nicht was er sagt. Stellt euch vor, barakallahu fikum, du wirst als Zeuge vorgeladen in einem Land, dessen Sprache du nicht verstehst. Du bist jetzt, keine Ahnung, in Argentina irgendwo, okay? Und die haben dich dort gesehen auf der Straße, da ist irgendwas passiert, Raub, Mord, keine Ahnung, du stehst da, sagen, yalla, komm mit. Schreiben dir Name, Adresse und sowas, du hast keine Ahnung, du hast kein Wort. Die holen dich vor dem Richter, du bist Zeuge. Was hast du gesehen? Und er sagt, keine Ahnung, ich kann kein einziges Wort Argentinisch. Welche Sprache sprechen die überhaupt? Spanisch. Signore, Und du sagst Signore und der Chef sagt Signore. Und dieser Zeugenstand, den du da jetzt, der sagt irgendwas und du sagst nur nach. Ist dieser Zeugenstand gültig? Dann kommt der Vertreter von dem Angeklagten und sagt, ihr habt jemanden geholt, der überhaupt nicht die Sprache versteht. Er soll Zeuge sein. Er soll Zeuge sein für etwas. Was hat er gesagt? Ja, er hat das und das und das. Wie konnte er das sagen, wenn er das überhaupt nicht versteht? Auch wenn er es gesagt hätte. Ihr habt ihm einen Zettel gegeben. Er hat das auswendig gelernt. Okay. Prego, Signore, Muchacho, was weiß ich, was er gelernt hat. Und dann kommt er und sagt das alles auswendig. Na? Zeugenstand. Shahada ist nichts anderes als Zeugen. Du stehst als Zeuge und sagst, ich bezeuge. Ich bin Zeuge. Ja? Ich bin überzeugt. Ja? Und ich bin, was, ehrlich, wenn ich das sage. Und ich mache das für Allah Subhanahu wa ta'ala. Ich sage, was ich wirklich mit meinem Herzen glaube, was ich selbst bewusst bin und an etwas, an was ich überhaupt nicht zweifle, dass es keine wahre Gottheit, anbetungswürdige Gottheit gibt außer Allah, Subhanahu wa ta'ala. Ja. Aywa. Sidq und Ikhlas. Sidq ist das Gegenteil Kadhib. Du lügst. Glaubst du an Allah, du sagst, ja, es gibt keinen Gott außer Allah. Und dann drehst du ihn und sagst, ich habe sie voll angelogen, es gibt Jesus. Jesus ist, ich habe sie auch angelogen, wisst ihr. Du hast gelogen, als du das gesagt hast. Aber Ikhlas, du hast La ilaha illallah zwar gesagt, aber die Nähe ist falsch. Du hast es nicht für Allah gemacht, li wajhi Allah. Sondern du hast gesagt, wegen welchen Gütern. Jemand jetzt kommt, die Leute stellen sich in Reihe. Wer La ilaha illallah, wer Islam annimmt, bekommt 500 Euro. Ach, da würde eine Schlange bis Triester Straße sein, Bruder. So. Ja? Echt? Nein, würde ich nicht. Nein, würde ich nicht sagen, Habibi. Nein. Die haben genug Geld. Es würden sich unsere Leute anstellen. Unsere Leute, Achi. Unsere Leute würden sich anstellen. Du würdest dort sehen. Allahu mustan. Okay, natürlich auch nicht. Aber wenn man über unsere Leute spricht, also sozusagen diese muslimischen Völker, die sind alle gleich. Es gibt keinen Unterschied, wallah. Wenn jemand richtig Koran und Sunna praktiziert und die richtige Akida hat, wallahi, Allahu Akbar. Nein, wir reden jetzt von seiner Aufrichtigkeit, was es sich um einen Menschen handelt, subhanallah. Aber jemand von diesen muslimischen Völkern, egal welcher jetzt, wenn er Koran und Sunna verlässt, er ist Müll, nichts wert, er ist gar nichts wert, wallahi. Ja? Ich sage, könnt ihr euch erinnern, vor einem Jahr, als diese Revolution in Ägypten begonnen hat, gegen diesen Tagut, dieser Shaitan, wie heißt der, Mubarak, ja? Wie wir uns gefreut haben, subhanallah, und haben Dua gemacht. Und Mashallah, und Allahu Akbar, und die Leute gehen raus und schreien La ilaha illallah, Allahu Akbar, und Subhanallah. Und dann ist Mubarak gestürzt. Okay? Und heute sehen wir, dass diese Leute, die jetzt gegen Mursi rausgegangen sind auf die Straße, okay? Mursi, obwohl Mursi, es geht nicht darum, es geht darum, dass Mursi so wie er ist, gegen ihn sind sie. Was würden sie dann machen gegen einen richtigen Islamisten? Sie würden ihn lebendig aufessen. Deswegen zweifle ich an Kufr deren, die gegen Mursi sind. An Mursis Kufr zweifle ich auch nicht, wegen seiner Demokratie. Aber die gegen ihn sind, erst recht sind sie gegen uns. Wenn sie wählen könnten zwischen Mursi und zwischen Mullah Omar, sie würden bestimmt Mursi wählen. Sie sagen, ja, nur nicht Mullah Omar, dieser Taliban, nur nicht die. Allahu mustan. Al-Ilmu, in diesem Fall, Al-Ilmu über La ilaha illallah. Derjenige, der La ilaha illallah ausspricht, er versteht nicht seine Bedeutung. Und er handelt nicht danach. Dieses La ilaha illallah ist bei ihm ungültig. Auch wenn er ein Saudi ist, auch wenn er ein Ägypter ist, auch wenn er ein Türke ist und Kurde und Tschetschene und Afghane. Wenn er La ilaha illallah mit seinen Erkan nicht kennt und nicht versteht, er kann La ilaha illallah Tag und Nacht aussprechen, nutzlos. Jemand wird kommen und sagen, schau, diese Shurut La ilaha illallah, die aus dem Koran und aus der Sunna, die Ulema haben sie aus dem Koran und aus dem Sunna genommen. Beweise für diese Shurut, für diese Voraussetzungen sind Koran und Sunna. Okay? Viele Leute kennen das nicht auswendig. Er betet sein ganzes Leben lang. Ist aufgewachsen in einem islamischen Haus. Okay? Er kennt das nicht. Er hat Akida einfach nicht studiert, damit er das kennt. Was sagen wir? Wir sagen, wenn du zu diesem Mann kommst und sagst, La ilaha illallah, was bedeutet das? Er sagt, Wallahi, es gibt keinen Gott außer Allah, subhanahu wa ta'ala, der einen. Allah beschreibt sich im Koran. Und ich lese Koran. Und ich glaube an Koran. Und ich befolge all das, was ich gelernt habe von meinem Hodja. Und ich bin überzeugt, ich zweifle nicht daran, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ich zweifle nicht daran, dass alle Religionen außer Ergebenheit Allahs, subhanahu wa ta'ala, Kufrun sind und dass sie Jahannam erwartet. Und ich bin wallahi ehrlich in meiner Aussage, dass es keinen Gott gibt. Und ich mache alles, was ich mache, Diese La ilaha illallah ist nur für Allah subhanahu wa ta'ala. La uridu minkum jazaan wa la shakura. Ich will von den Menschen keine Belohnung und ich will auch keinen Dank von den Menschen. Die ganze Dunya soll sich von mir lossagen. Ich will nur Allahs Zufriedenheit. Ha? Und diese La ilaha illallah. Wallahi, ich liebe La ilaha illallah. Jetzt kommen wir zu Mahabba. Ich liebe La ilaha illallah mit meinem ganzen Herzen. Und nicht nur das. Ich liebe jeden, der La ilaha illallah liebt. Und ich liebe alles, was mit La ilaha illallah zu tun hat. Und ich liebe jeden, den Allah liebt. Und ich verachte jeden, den Allah verachtet. Okay? Ja? Dann sagst du ihm, okay, was ist, befolgst du? Er sagt, Wallahi, ich befolge alles. Akzeptierst du, wenn Allah etwas von dir, wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas im Koran sagt? Entweder ist es etwas, was er dir befiehlt, oder etwas, was er dir verbietet, oder er will dich über etwas benachrichtigen, was geschehen ist oder geschehen wird. Eine Benachrichtigung. Glaubst du, er sagt, Wallahi, sicher. Dann wirst du sehen, er kann diese Schurut nicht auswendig. Aber die sind alle hier im Herzen drinnen. So einer ist zweifellos Muslim. Aber wir als Talibat al-Ilm, als Studenten des Islams, als Leute, die Islam studieren und lernen, wir müssen das so, auf, also wie sagt man das, nach einem Schema einfallen. Schüler oder Schulsystem oder wie nennt man das? Aywa, echt? Nach einem richtigen wissenschaftlichen Lehrplan lernen. Weil wenn du selbst nicht präzise lernst, du kannst es nicht weiterbringen. Zum Beispiel jemand, der nicht Aqida oder Islam studiert. Er ist selber ein Muslim, Alhamdulillah. Er praktiziert vom Islam, Alhamdulillah, Mashallah, ist er wirklich super, Allahu Akbar. Aber wenn es darauf ankommt, jemandem etwas zu lernen, er sagt, ich kann dir das, komm, Inshallah, zu uns in die Moschee, komm zum Vortrag, ich kann dir das nicht erklären, ich kann das, weil er das nicht studiert hat. Aber wenn er das so studiert, nach einem, wie sagt man das, nach einem Schema, nach einem Schulsystem, wie es an den Universitäten beigebracht wird, wie es in den Büchern beigebracht wird, halas, du bist nicht mehr der, wie sagt man das, der Zuhörer wie Amma, sondern du bist selbst ein Da'ia schon geworden. Und Da'wa ist wajib. Warum? Der Professor immer sagt, Belligu anni walau aya, überbringt von mir wenigstens eine Aya. Dass du jetzt jemanden kommst, über La ilaha illallah sprichst, du beginnst von da, dann von hier, dann von... Aber wenn du nimm eine Reihenfolge, sagst du La ilaha illallah, hat seine Bedeutung. Okay? Diese La ilaha illallah beinhaltet zwei Säulen, zwei Erkan, zwei wichtige Sachen. Das eine geht nicht ohne dem anderen. Wenn eins fehlt, fehlt auch automatisch das andere. Das eine ist Kufr bittagut und das andere ist Al-Imanu billah. Al-Imanu billah bedeutet das und das und das. Kufr bittagut bedeutet das und das und das. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala über Iman billah und Rasulullah s.a.w.? Die Beweise im Koran sind so und so. Die Beweise in der Sunna sind so und so. Kufr bittagut. Die Beweise aus Koran sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَا يَكْفُرْ بِتَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَكَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Und sagt Allah, يُرِيدُونَ أَنْ يَتَهَاكِمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَكَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. Und sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Und dann erklärst du ihm das und dann in seiner Sprache auf Kurdisch. Du erklärst ihm das auf Kurdisch, Jani Bashim, und er sagt Bashim, und dann erklärst du ihm das, Stimmt's, Barakallahu fikum? Du bist ja kein Kurde, oder? Egal. Jani, wie auch immer. Jani, das bedeutet Zähle, habe ich heute gehört. Jani, Tadschikistan? Egal. Noch einen Moment. Deswegen, wir müssen das lernen, aber wir sind überzeugt, inshallah ta'ala, dass viele Muslime, das Alhamdulillah in ihrem Herzen haben. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Aber wenn es darauf ankommt, dass er dir das erklärt und sowas, er hat das nicht studiert. Aber wir sind verpflichtet zu studieren. Warum? Weil diese Zeiten des Jahls, wenn wir nichts gegen diesen Jahl tun, sie werden nie aufhören. Die islamische Umma ist in diesem Zustand, in dem sie heute ist, kein anderer Grund ist außer Jahl. Jahl. Nimmst diese Demonstranten, die gegen Mursi sind. Wie gesagt, ich verteidige nicht Mursi, wir sind selber gegen ihn, ehrlich gesagt. Weil er die Muslime reingelegt hat. Er hat ihnen Islam versprochen, dann hat er ihnen die Demokratie untergejubelt. Er hat ihnen Hukmullahi versprochen, er hat ihnen aber Al-Hukmu bittagut. Allahumustan. Du gehst zu einem Fleischhauer, willst Nieren, er verkauft dir die Hoden von einem Ochsen. Ja, das ist das hundertprozentig das Gleiche. Du sagst, ich will Nieren, er gibt dir Hoden. Genau das hat Mursi gemacht mit seinem Volk. Und deswegen bestraft ihn Allah subhanahu wa ta'ala jetzt. Al-Muhim. Diese Leute fragen sie, erklär mir ein bisschen was über La ilaha illallah. Er sagt, was willst du mit La ilaha illallah? Er will nichts davon zu tun haben. Allahu musta'an. Wollte jemand was? Aywa? Kann man sagen, Ikhlas Gegenteil ist Ria? Ikhlas Gegenteil ist Ria oder Schirk? Ria könnte auch sein. Ria, das Problem bei Ria ist, Ria ist bei den Taten, Ria bedeutet Augendienerei. Du willst, dass die Leute dich sehen, wie schön du eine Tat machst. Okay? Aber Ria ist kein kleiner Schirk. Verstehst du mich? Kein großer Schirk, sondern Ria ist ein kleiner Schirk. Du tust eine Tat grundsätzlich für Allah. Zum Beispiel, du betest tatsächlich nur für Allah, subhanahu wa ta'ala. Aber du verschönerst dieses Gebet, was grundsätzlich für Allah ist, du verschönerst es, weil die Leute dich anschauen. Die Leute, und du stehst, weißt du, ganz ruhig im Gebet und zappelst nicht und tust nicht herum, weißt du, sondern du, und du betest langsam und alle Bewegungen sind. Hättest du zu Hause gebetet in deinem Schlafzimmer im Pyjama? Das wäre irgendwie rauf, runter und wieder unter die Decke. Alas! Aber im Moschee geht das. Du musst, weißt du, das ist Ria. Und diese Tat, die du begangen hast, für Allah grundsätzlich, ist so sehr beschädigt, so sehr deine Augendienerei war. Augendienerei oder Ohrendienerei sozusagen. Du redest schöne Worte, dass die Leute dich hören. Das sagen, Allahu Akbar, Mashallah, schau wie. Er ständig Zikr. Immer wenn er. Deswegen zum Beispiel, manche Brüder müssen sehr darauf achten, aus zwei Gründen. Wenn er im Gebet ist. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Rahman, Rahim. Im Gebet, in den Gebeten, in denen man leise liest. Oder an deren Stellen, an denen man leise liest, wie zum Beispiel Subhana Rabbil Azim oder Subhana Rabbil Ala oder Ashhadu an la ilaha illallah, dass du, erste Sache, dass du nicht denjenigen störst, der neben dir betet, weil es irritiert in seine Konzentration. Okay? Nicht bei jedem, mancher wird sagen, Alter, was, der soll sich um sein eigenes Gebet kümmern, dann wird er niemanden hören, was um ihn passiert. Das stimmt, die Sahaba waren so. Einer der Salaf stand im Gebet, ein Teil vom Dach ist zusammengebrochen in der Moschee, ist zusammengestürzt. Nee, er hat das überhaupt nicht bemerkt. Erst als er Salam alaikum, was ist das? So sehr hat er sich in das Gebet vertieft. Aber wir sind noch nicht auf diesem Niveau. Okay? Und unsere Brüder, wir müssen unsere Brüder respektieren und sie in Ruhe lassen mit diesen. Zweitens, wenn du so laut siehst, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Rahman, und jemand, machst du das, damit er dich hört, wie gut, schön und gottesfürchtig dein Herz ist. Und dass du so schön Subhana Rabbil Ala sagst. Musst du achten, dass das nicht Ria ist. Wenn das Schirk ist, ist diese Tat beschädigt. Okay? Und wenn die ganze Tat, wenn du sie beschädigst, du hast bei Allah nichts. Du hast eine Tat gemacht, äußerlich, du hast deine Pflicht getan, aber innerlich hast du keine Belohnung dafür. Ganz im Gegenteil, du wirst bestraft werden. Das ist in Bezug auf Ria. Aber hier haben wir gesagt, der hat La ilaha illallah grundsätzlich nicht nur für Allah ausgesprochen, sondern aus einem anderen Grund, um seine Haut zu retten. Er lebt unter den Muslimen. Er sagt La ilaha illallah, er kommt in die Moschee. Wie die Munafikin. Die Munafikin in der Zeit vom Propheten Salam. Sie sagen La ilaha illallah, kommen in die Moschee, beten mit den Muslimen. Im Ramadan, wenn sie auf die Straße gehen, weißt du, die fasten. Wenn er nach Hause geht, trinkt er oder isst er. Keiner sieht ihn. Äußerlich alles macht damit was Muslime halt machen. Und die Muslime wissen ja nicht, was in seinem Herz ist. Sie sind verpflichtet, ihn als Muslim zu akzeptieren. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Allahu musta'an. Auch in unserem Fall. Es kommen Leute, spionieren uns ab. Worüber wird gesprochen? Über gefährliche Sachen. Richtige Spione, richtige Munafikin. Heuchler, Kuffar. La'anahumullah, la'anan kabira. Aber die Frage stellt sich, wieso tun sie das? Alle Vorträge sind online. Und zweitens, als ob es irgendwas Geheimes gäbe, dass sie auch spionieren. La hawla wa la quwwata illa billah. Hunde vom Staat. Achi, das ist ungerecht. Das sind Steuergelder, die einfach so weggeworfen werden. Allahu musta'an. Ist schon Adhan? Halas, barakallahu fikum. Subhanaka, Allahumma, bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta.